Das Zentralkomitee der Partei der Arbeit Koreas schickte den Truppen der Koreanischen Volksarmee, den Mitarbeitern des Ministerkabinetts, der Komitees, Ministerien und zentralen Institutionen, der Machtorgane, Massenorganisationen, Universitäten und Hochschulen der Stadt Pyongyang und der Volkskomitees aller Bezirke, den baubeteiligten Armeeangehörigen, Erbauern und freiwilligen Helfern, die zur Errichtung des Naturmuseums und zur Rekonstruktion des zentralen zoologischen Gartens beitrugen, ein Dankschreiben. Die Veranstaltungen zur Übermittlung des Dankschreibens des ZK der Partei der Arbeit Koreas fanden in den betreffenden Einheiten statt. Daran nahmen teil die führenden Kader der Partei und der Armee, die Funktionäre der betreffenden Einheiten, die Armeeangehörigen, Erbauer, Kunstschaffenden, Wissenschaftler, Techniker, Belegschaften und freiwilligen Helfer. Im Dankschreiben wurde hervorgehoben, die Angehörigen der Volksarmee und die Erbauer, die die Führung der Partei treu unterstützen, hätten mit der Macht der gemeinsamen Operation von Armee und Volk beim Bau des Naturmuseums und der Rekonstruktion des zentralen zoologischen Gartens das Feuer der Durchsetzung der Idee der Partei und der Verteidigung der Parteipolitik heftig auflodern lassen und mit dem unbeugsamen Angriffsgeist und beharrlichen Willen in einem kurzen Zeitraum ein Weltwunder geschaffen. Das ZK der Partei der Arbeit Koreas sei fest überzeugt davon, dass sie auch künftig im Feuer des Schaffens des Malima-Tempos zur Beschleunigung des Aufbaus eines starken sozialistischen Staates aktiv beitragen werden. Auf den Veranstaltungen gab es Reden.